Wir tragen die Narben fremder Zeiten. Die Schreie hallen durch die Nacht. Doch Wahrheit wächst nicht aus dem Leiden. Wir sind die CIA und wir stehen gegen Schmerz. Keine Ketten, keine Qual, nur Erkenntnis, nur das Herz. Folter bricht Verstand und Leben, doch sie bringt die Wahrheit nie. Wir sind die CIA gegen Unmenschlichkeit, wie sie in Räumen kalt, wo Angst zur Waffe wurde, lernten wir, das Schweigen, das man kauft, ist wertlos, es verdirbt die Spur. Melancholischer Beat, fließende Patz, tiefer Bass. Und wir tragen dieses Licht, kein Wissen.